Völker aus dir kommen und Könige, die über Völker herrschen. Was denn? Der Sarre will es lange schon nicht mehr so. Nach der Frauenweise. Du weißt wohl, was ich meine. Wo ist sie? Drin im Zelt. Gut, ich sage dir, ehe ein Jahr um ist und mich mein Weg erneut zu euch führt, schenkt sie dir einen Sohn. Mit mir ins Bett gehen, das wird vielleicht ein Spaß. Und ich, schon an die 90 Jahre alt, gar noch gebären. Warum hast du gelacht? Doch, du hast gelacht. Nein, wirklich nicht. Meinst du, es sei mir irgendetwas auf der Welt unmöglich? Konntest du nur lachen über ihn? Er ist der Herr, Herr über alle. es erwachsen und vergehen. Sein Garten ist die ganze Erde. Hast du denn jemals einen Stock gesehen, an dem ein Apfel wuchs? Lasst mich euch noch ein Stück begleiten. Und Unkraut reiß ich aus. Ganz recht! So doch, die lasterhafte Stadt ist Unkraut. Zu der mache ich mich jetzt von hier aus auf den Weg. Getan, was Unrecht ist. Das mag schon sein. So willst du den Gerechten mit den Übeltätern gemeinsam untergehen lassen. Wenn das, was ich geschaffen habe, mir nicht genügt, dann schaffe ich es ab. So, dann sagen wir, zumindest 50 Leute tugendhaft geblieben sind, wirst du sie dennoch mit den anderen vernichten? Du Richter aller Welt, willst dich gerecht sein? Nun gut, wenn ich dort 50 Menschen ohne Sünde finde, lasse ich die Stadt in Frieden. Und wenn es vielleicht 5, nur weniger als 50 sind, will ich die Stadt nicht strafen. Wenn's aber nur 40 Leute dort sein mögen, die dem Laster nicht anheimgefallen sind. Auch dann verspreche ich dir, die Stadt nicht zu verderben. Und wenn's nur 30 sind. Auch dann! Und 20? Meinetwegen! Nimm mir's nicht übel, dass ich weiter frage, wenn in ganz Sodom vielleicht nur 10. Gerechte sind, wirst du um ihretwillen dennoch Gnade walten lassen. Es sei doch jetzt genug davon. Die Engel werden mir berichten, ob so dann wirklich solch ein Sündenfuhl ist oder nicht. Dann wird es morgen mit dem Sonnenaufgang stehen oder fallen. Thank you. Sodom ist und trinkt man heut wie immer. Und kauft und verkauft heut wie immer. Und verkauft wie immer. Und keiner ahnt, dass die Sonne ihm heute dort vielleicht zum letzten Mal. Samt dem Lachen überein gemacht. Sie hat wahrscheinlich recht, dann gibt der Herr, obwohl wir Menschen da sind, doch immer nur sich selber eine Antwort. Was will ich morgen sehen, wo heute noch die Stadt von Sodom in der Ferne glänzt? Gern wüsste ich so wenig nur wie alle anderen Menschen. Schwer dreht sich so ein Bund mit Gott. Am liebsten gleich zu zweit über die Freiheit. Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt. Schaut schon, sein Arme blüht. Die brechen unsere Häuser auf. Die messen noch mit den Fingern. Nur arbeiten können sie nicht. Sonst hätten sie schließlich Geld. Schon fertig. Ja, Vater, glaub ich. Und Trauben ohne Feigen. Hier auch ein paar Äpfel. Der Wein beschmissen für den Wiesen. Das Brot grad aus dem Ofen. Ungesäuertes versteht sich. Und frisches Wasser. Und nun gesundes und trinkt. Lasst es euch gut gehen! Was meinst du? Woher sind sie? Ihr seid sehr freundlich. Ist etwa viel auf Wanderschaft und Weiß? Wie sehr man sich am Abend eines langen Tages noch ruhe sehnt. Gute Nacht und Zeit! Herzen hätten und mit Geld, sonst hätten sie mich auch hinausgeworfen. Gehört, betreten darf, bestimmt. alle Fremdlinge auf dieser Erde. Ich kenn ja keiner, mache euch noch ein Ohr. Thank you. warten draußen, bis ihr hier fertig seid. Wenn es dann so weit ist, müsst ihr uns folgen. Toss mich!

ich gesagt, wird morgen Staub und Schutt sein. Und sie gelacht, flieht, wenn euch euer Leben lieb ist, aus der Stadt. Gelacht, gelacht, um meine Töchter willen, flieht. Sagt der eine lachend, dann der andere. Wo sollte denn, wenn diese Stadt bald nicht mehr steht, die Hochzeit sein? Und lacht, vor Sonnenaufgang müsst ihr fort, ihr müsst mir glauben. Dir glauben müssen wir müssen schlafen. Damit wir ausgeruht sind für die Nächte nach der Hochzeit. Der eine zieht mich am Bad und sagt, das ist ein schöner Gott, den du da hast, der deine Welt dir untergehen lassen will. Zieht mich am Bad und lacht der andere, ich wüsste wohl, wenn ich schon eine Frau hätte, wahrhaftig besser zu tun, als mitten in der Nacht herumspazieren. Doch vielleicht kann ich ja nicht mehr, du weißt schon, unverschämte Urschein. Was hast du denn gepackt für morgen? Vier Brote, ein paar Würste, Äpfelteig, zwei Flaschen Wein und einen großen Sack. Gut. Im Grunde weiß ich nicht, was man zum Überleben braucht, wenn man für immer fortgeht. Seid ihr bereit? Ja, ja. Mein Mädchen, seine Tochter eine Fremde werden. Darum bist du doch selber schuld. Und dieser Gott mit seinen schwarzen Engeln. Jetzt hör doch auf zu streiten. Es ist nicht schlimm genug, wenn mal schon alles Übrige zerstört sein wird. Bist du mir denn nicht auch schon längstens fremd? Sprichst du denn hier mit mir? Weiß ich denn, wem ich folge, wen ich mit dir geh? Ich dachte, wir verstehen uns. Was jetzt unser Ziel ist. könnt ihr nun alleine weitergehen? Bleibt in den Bergen! In den Bergen! Und wenn ihr hinter euch das Lärmen und das Toben und das Schreien hört, dreht euch nicht um. Wenn ihr euch umdreht, seid ihr noch im selben Augenblick verloren. Vielleicht stimmt alles gar nicht, denn ich sehe doch im ersten Dämmerlicht die Kuppeln und die Dächer unserer Stadt wie immer. Habt ihr uns wohl verstanden? Lasst, was jetzt hinter euch liegt, auch vergangen sein. Wenn ihr von jetzt an auch nur einmal kurz zurückschaut, ist das euer Ende. Ich habe schon verstanden. Doch habt ihr uns noch nicht gesagt, was denn von nun an unser Ziel sein soll? Wohin sollen wir uns wenden, wenn dies alles hier vorbei ist? Und was sollen wir tun? Von heute an gibt es für euch kein Ziel mehr. Nicht eine Stadt hier in der ganzen Gegend, die Fisch und Bert. Das Leben hat euch Gott geschenkt, nun aber müsst ihr selber zusehen, wie ihr durchkommt. Ich soll in meinem Alter und für immer in den Bergen leben, soll Wurzeln fressen und aus Bächen trinken wie ein Tier. Hab doch Erbarmen! Kann uns denn niemand helfen? Kind, schau vorwärts! Ich weiß nicht mehr, wo vorwärts ist! Dort, wo die Welt nicht untergeht, ist vorwärts! Das ist der Feuerwind! Schau vorwärts, Mädchen! Ich kann mich kaum noch halten! Was, wenn der Feuerwind uns rückwärts in den Abgrund reißt? Ich halte die Hitze!

Ein wenig nur will ich doch ausruhen. Dann schau ich gleich ins Tal hinunter, ob es da Vieh gibt oder Felder. Strenge an sein Gesetz gehört. zurückgeblickt auf ihren Rattenschwanz. Und das war ihr Verderben. Was ist mit ihr? Ist sie nicht ganz bei Trost? Sie wird schon wieder ruhiger fühlen, wenn mir an dieses neue Leben ist, gewöhnt sind. An dieses neue Leben ist, gewöhnt sind. Thank you. Grenze einmal überschritten. Und nun mache ich das Maß noch voll. Alles ab.